5. Sätze aufbauen. Sprechen Sie laut nach. A. Eure Toilette? Wo ist eure Toilette? Entschuldigung, wo ist eure Toilette? B. Sehr schön. Wirklich sehr schön. Ja, euer Bad ist wirklich sehr schön. C. Euro? 1000 Euro? Die Wohnung kostet 1000 Euro? Eure Wohnung kostet wirklich 1000 Euro?